Ja, hallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 52. Und wenn ich jetzt hier mal umschalte, so dann seht ihr uns sogar auch noch. Hallo und ja, welch Wunder, ihr seid am Donnerstag auf dem Stream. Was ist passiert? Ja, ich habe am Montag leider keine Zeit. Ja, ich werde auch mal keine Zeit haben. Ja, doch. Und deswegen gibt es also heute schon die Live-Sendung und dann natürlich die Aufzeichnung wie gewohnt auf der Seite. Und der Mo ist glücklicherweise auch da, hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um heute am Donnerstag um 16 Uhr das zu machen. Hi Mo! Hi, grüß dich! Und ja. Schon in, ich sag mal, Urlaubsstimmung. Urlaub! Ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. So. Ach so, du machst gar keinen Urlaub. Gut. Nein. Also ich bin schon voll in Urlaubsstimmung. Und deswegen machen wir ja auch mehr oder weniger die Sendung heute, weil ich ja morgen in Urlaub fahre. Aber das weißt du ja. Ah, nur ja. Nur die Zuhörer und Zuschauer noch nicht. Ja, jetzt wissen sie es. Jetzt wissen sie es, ja. Urlaub ist wichtig. Ja, Urlaub, Urlaub, Urlaub, Urlaub. Ja, man kann es auch anders beschreiben, ne? Für I gleich Urlaub to endless and next I. Okay. Ja, so könnte man es auch beschreiben. Ich glaube aber, du solltest dich erholen und nicht hier programmieren in deinem Urlaub. Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich, nicht wirklich. Wobei, jetzt mit den vielen, vielen Google Plus Geschehnissen, was da tagtäglich auf einen einprasselt, da kann man sich fast gar nicht zurückhalten, oder? Ja, es geht da schon richtig gut zur Sache momentan. Bin immer wieder überrascht, was da alles anliegt. Aber bevor wir zu dem Google Plus Zeugs kommen, ja, erstmal was anderes. Und zwar, da gab es ja auch schon einen Aufreger darüber, bei uns auch, ja, der Amazon App Store. Ja. Ich hatte mich aufgeregt, weil Peckle zum Beispiel nur exklusiv bei Amazon zu bekommen ist. Ja. Im Moment jedenfalls noch. Wir haben uns auch beide darüber aufgeregt, dass der App Store von Amazon nur in den USA verfügbar ist, ja, und nicht außerhalb. Das ist natürlich dann Blödsinn, sage ich mal ganz knallhart, für die Anbieter, für die Entwickler, etwas in den App Store zu stellen, der nur in einem Land verfügbar ist. Ja. Dann braucht man auch nicht zu heulen, wenn die Verkaufszahlen nicht so gut sind, braucht sich nicht zu wundern. Und es gibt aber anscheinend auch noch andere Probleme, nämlich die ersten Entwickler ziehen bereits ihre Apps aus dem Amazon App Store ab. Nicht nur jetzt wegen dieser Geschichte, sondern offenbar wegen dem Gebaren, das Amazon gegenüber den App-Entwicklern an den Tag legt. Sprich mit Unterstützung und mit der Ermöglichung der Kommunikation zwischen den Kunden und den Anbietern. Die sollen quasi so gut wie nicht stattfinden. Bei Market ist ja so, dass man zum Beispiel eine E-Mail-Adresse angeben kann und da können sich dann die Leute mit dem Entwickler quasi in Verbindung setzen. So einfach geht das offenbar im Amazon Store nicht. Und es gibt auch wenig Kommunikation zwischen Amazon und den Entwicklern, so dass jetzt zum Beispiel BitHawk CEO Emil Romanus gesagt hat, dass das so nicht mehr akzeptabel ist und sein Spiel Apparatus aus dem App Store von Amazon entfernen ließ und das jetzt stattdessen auf einem normalen App Store anbietet. Ja? Also das heißt auf dem Market, meine ich so. Und Leute, die das jetzt gekauft haben schon, die müssten quasi jetzt wieder den vollen Preis im Market zahlen. Allerdings verspricht der Programmierer eine Auszahlung von dem Betrag, was man bei Amazon eingezahlt hat, so dass man also die Anwendung quasi kostenlos nochmal bekommt auf dem Markt, auf dem Android Market, ja. Ist eine Entwicklung, die ich ehrlich gesagt schon vor längerem erwartet habe, ja, weil da ist offenbar doch einiges im Argen bei dem Amazon App Store. Ja. Ja, also die ersten hauen schon ab, mich wundert's nicht. Und ja, das haben wir ja schon gepredigt, dass sowas wohl kommen wird. Ja, also klar. Warum jetzt im Einzelnen das besonders zum Tragen kommt, weiß ich nicht. Offenbar waren die Verkaufszahlen von Apparatus gar nicht so schlecht. Mhm. Dennoch braucht der Entwickler, sagt er selbst, die Kommunikation mit den Kunden, um sein Produkt weiter zu verbessern. Finde ich auch ganz, ganz interessant, ganz nett, was hier der Entwickler da dann an den Tag legt, weil es sollte eigentlich auch so sein. Ja, finde ich ganz gut. Allerdings, der Amazon App Store, der hat auch einen kleinen Sieg errungen. Jetzt. Und zwar gegen Apple. Ach ja. So. Ja, genau. Denn, also zunächst mal, Apple wollte ja eine einstweilige Verfügung gegen den Amazon App Store, weil Apple der Meinung ist, App Store darf nur Apple verwenden, ja, den Begriff. Der Richter war der andere Meinung und hat denn diese vorläufige Verfügung abgelehnt. Der Gerichtstermin ist auf Oktober 2012 angesetzt. Das heißt, bis dahin darf Amazon ganz normal seinen App Store auch nennen. Ja, genau. Also, das ist zumindest mal von der Warte aus für Amazon erfreulich. Allerdings, täuscht das eben nicht drüber hinweg, dass es da andere Probleme offenbar bei diesem App Store gibt. Und also so gut wie der Start auch war, wer weiß, was bis Oktober 2012 mit dem Amazon App Store überhaupt noch ist. Ja, ob es denn da überhaupt noch gibt. Abwarten. Ja. Mein Standardspruch. Abwarten. Ja, genau. Abwarten und Tee trinken. Oh ja, das mache ich jetzt auch gerade. Moment, ja, trink mal Tee. Ich trinke Wasser. Ja, ich sag ja zu Leitungswasser. Sag ja zu Grüntee. Genau. Da ist auch Leitungswasser drin. Gefiltert ist bei dir, ne? Gefiltert ist, natürlich, ja. Ja. Feigling. Grüntee, weißt du? Android, ja. Grün. Ja. Grüntee. Also ich könnte auch sagen Android-Tee. Grünes Glas, geht auch. Ey! Oh Mann, jetzt kriegen wir wieder Mails. Wir sollen doch gefälligst bei den Themen bleiben, Mensch. Okay. Meinetwegen. Was haben wir noch? Googles Bieterschlacht. Ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe. Und nachdem ich gelesen habe, was da für Angebote von Google gemacht wurden, da war mir eins klar. Ich glaube, die haben sich einen Spaß draus gemacht, um diese Nortel-Patentschlacht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt verfolgt hast. Kommt ich nicht, ne? In dem Stress, den du hast. Aber ich muss ja sowieso mal erklären, jetzt genau, wie das nochmal war. Also, wir hatten ja letztes Mal schon berichtet über dieses Nortel-Patentpaket, ja. Und, oh Schreck, Google hat nicht den Zuschlag bekommen. Wie viel waren es? Ich glaube, 4,5 Milliarden Dollar. War das, glaube ich, genau. 4,64 Milliarden Dollar hat ein Konsortium bestehend aus Microsoft, Apple und noch so ein paar anderen Firmen, ja, RIM, Ericsson und Sony, ja, die haben so viel für das Patentpaket ausgegeben. Und wir waren ja schon fast ein bisschen geschockt und haben gedacht, oh, Google hat die Bieterschlacht verloren, ja, so hieß es auch ursprünglich. So, jetzt hat sich mal jemand die Mühe gemacht und hat mal geschaut, was für Gebote da abgegeben wurden. Und das deutet darauf hin, dass Google zu keinem Zeitpunkt Interesse an diesem Paket hatte, sondern, wie sie es schon mal gemacht haben, bei der Auktion der Frequenzvergabe in den USA für ein mobiles Netzwerk, sie haben nur mitgeboten, um den Preis nach oben zu treiben. Und das ist ihnen gelungen. Also, ich glaube, Google lacht sich jetzt krumm und schief, ja, über die Summe, die ausgegeben wurde für die Patente. Und ich denke, das ist genauso, wie ich auch gesagt habe. Google lässt das auf sich zukommen, wird das vor Gericht austragen und dann wird ein Patent nach dem anderen für nichtig erklärt werden. Am Schluss bleiben dann noch so ein paar Patente übrig, wie auch bei der Klage von Oracle. Und dann wird da eine relativ geringe Einigung erzielt. Es wurden quasi dann Milliarden in den Sand gesetzt von diesem Konsortium, ja. Lustig. Also, warum kommt man da drauf? Also, Moment, eine Beta oder beziehungsweise eine Summe, die geboten wurde von Google, ja, das wäre zum Beispiel 1.902.160.540, ja, und 2.614.972.128, das sind jeweils die Bruns-Konstante und die Meissel-Mertens-Konstante, also zwei Primzahlen, die verwandt sind, also mit diesen, oder die zu den mathematischen Regeln gehören, ja. So, und noch ein Gebot wurde, ja, das ist noch nicht alles, und noch ein Gebot wurde abgegeben, ich glaube, bei dem Konsortium, denn ist den Kragen geplatzt, ja. Die nächste Abgabe war ein Gebot von 3.14159 Milliarden Dollar. Und das ist genau Pi. Die haben also Pi geboten. 3.14159. Also die haben es überhaupt nicht ernst genommen. Nein, die haben das überhaupt nicht ernst genommen. Die haben sich da einen Spaß draus gemacht, Google. Und ich finde das so genial. Das war also wieder mal ein Riesenbluff bei dieser Versteigerung. Google hat nur mitgeboten, um den Preis nach oben zu treiben. Genau wie die das eben schon mal gemacht haben bei der Frequenzvergabe in den USA. Da haben dann alle wie verrückt gemacht, nur damit eben Google nicht den Zuschlag bekommt. Und ich glaube auch hier, ist es eigentlich, wenn man das sieht, ist es eigentlich mehr als eindeutig, dass Google nie ein Interesse hatte an diesem Patentpaket. Und es bestätigt das, was ich eben auch gesagt habe, oder was mir eben auch gesagt haben, dass eben Google da die Patentklagen gelassen entgegensieht und am Schluss werden da nicht viel Patente mehr davon übrig bleiben. Ja. Ich denke mal, die haben das auch sorgfältig prüfen lassen, dass wenn wirklich kritische Patente dabei gewesen wären, dass sie dann vielleicht das ein bisschen ernster genommen hätten. Aber man muss bedenken, das Patentsystem ist halt totaler Wahnsinn. Das ist überhaupt nichts mehr. Ja, das ist nur noch interessant für ein paar Patentrolle. Ja, also wirklich definitiv, das sagen auch Experten mittlerweile, dass das Patentsystem in den USA komplett ruiniert ist. Ja. Es ist überhaupt keinsterweise mehr geeignet, für wirklich Innovationen zu schützen, sondern nur noch für habgierige Firmen vielleicht ein paar Dollar in die Tasche zu spielen von anderen Firmen, die sich nicht trauen oder die eben nicht die Mittel haben, sich gegen solche Patentklagen dann zur Wehr zu setzen. Google hat die Mittel, für sich zur Wehr zu setzen. Und deswegen werden die allermeisten Patente dann eben abprallen und entgegen eben dem Glauben von anderen dann eben als nichtig erklärt werden und somit vollkommen nutzlos, und dann können auch andere Firmen wieder auf diese Patente zurückgreifen, denn wenn erstmal ein Patent als wirkungslos, als nicht patentierbar erklärt wurde, dann ist es frei, ja, und dann ist es vorbei und dann heißt es eben hoppla. Deswegen muss man sich auch als Firma in den USA auch gut überlegen, ob man sein Patent überhaupt anbringen will bei einem Verfahren, wenn es nämlich vor Gericht als nichtig erklärt wird, dann hat man gar nichts mehr. Dann hat man überhaupt keine Möglichkeit mehr, andere Firmen zu bedrohen, ja, hier Patente zahlen. Und das ist ja auch gut so. Ne? Ja, ich hab ja schon mal das Beispiel gegeben. Ich lasse mir das patentieren und sonst schon werde ich Millionär. Ja, so einfach ist es nicht. Ja, so einfach ist es eben nicht, genau. Ja. Man kann das vielleicht, wenn irgend so ein Richter vielleicht einer über Durst getrunken hat, dann kriegst du das Patent vielleicht zugesprochen, aber die nächste Kammer, wenn du dagegen Beschwerde einreichst oder es tatsächlich zu einem Verfahren kommt, wenn du dann also jemand anzeigst, weil er das eh benutzt hat, ja, dann wird das Patent natürlich als nichtig erklärt und damit ist dein Patent, auch wenn du noch so viele Milliarden dafür gezahlt hast, als nichtig erklärt und fertig. Dann hast du das Patent nicht mehr. Und ich denke, Google spekuliert da drauf. Ich meine, es kann natürlich passieren, dass ich verspekulieren. Das wäre dann allerdings natürlich das Ende des freien Internets, weil die Nortel-Patente, die umfassen einiges. Einige haben da auch Angst dagegen, aber es ist genau wie bei dem WebM. Auch da zeigt sich Google relativ unbeeindruckt von den Drohungen von der MPEG-LA. Im Gegenteil, sie selbst sagen sogar, dass sie möglicherweise Patente hätten, um H264 quasi das MPEG-LA-Konsortium für die Nutzung von H264 zu verklagen und eben da auch Patentgebühren zu verlangen. Also es ist schon traurig, was da abgeht, aber auf der anderen Seite kann man froh sein, dass Google eben auch so viele Möglichkeiten, so viel Kohle hat, sage ich mal. Die können sich dann gegen so Patentrolle wehren, auch wenn sie in einem Konsortium zusammen auftreten. Ne? Also, ist es schon witzig. Von, naja, die Gebote gehen mir einfach nicht aus dem Kopf. Ja, Also, ne? Ich biete es mal ist kurz einfach Pi. sowas von dermaßen Ich biete mal kurz Pi. unglaublich frech, ja? Das ist schon wieder richtig Spaß macht. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob die das bei der Auktion realisiert haben, diese Angebote. Nein. Wahrscheinlich nicht, aber im Nachhinein, wenn die so den Artikel lesen, ich glaube, die hupsen jetzt auf ihren Stühlen rum und beißen in den Schreibtisch, ja. So fertig sind die jetzt, ja, dass die Aber weißt du, was mir so verhöhnt dazu wurden. einfällt? Das zeigt mir wieder, dass bei Google ein Haufen Nerds arbeiten. Ja, gut so, ja, genau. Selbst an den Stellen, wo es um solche Sachen geht, Ja. wo woanders einfach nur irgendwelche sturen Anwälte Ja. irgendwelche Sachen durchboxen, Ja. sind da Leute, die sind anscheinend Nerds. Die sprechen wahrscheinlich in der Pause Klingonisch oder so. Ja. Ja. Ja, Klingonisch kannst du ja immer noch bei Google übrigens bei den Suchergebnissen einstellen, ne? Dass du die Ergebnisse auf Klingonisch sehen willst. Ne? Ja. Also wenn irgendjemand Klingonisch kann, auf Google umstellen, bitte auf Klingonisch. Also, aber es ist ja klar, ich meine, wenn Google da wirklich ernsthaft geboten hätten, dann wären auch entsprechend da, sage ich mal, andere Leute wahrscheinlich zu den Verhandlungen gegangen und die Gebote hätten auch anders ausgesehen. Ja. Weil, egal wie, das macht man nicht, weil selbst wenn man das Gebot ernst meinen würde und das nur einfach so geekmäßig ja, machen würde, dann muss ich doch sagen, das könnte das Gegenüber doch auf die Palme bringen. Die könnten sich da, wenn die das raffen, ja, könnten die das als Affront ansehen und dann natürlich erst recht bieten, ja. Weil das ist schon, also das ist schon eine Verhöhnung, muss ich schon sagen, so eine große Verhöhnung. Also, das einfach so locker rüber zu machen. Wow, muss ich sagen, wow. Wie die dann mit der Milliarden spielen, das ist schon interessant. Ja, die können sich's leisten. Können Ja. sich's leisten. Ja. Also, deswegen sage ich mal, für die Leute, die jetzt schon den Untergang Googles geredet haben, ja, oder herbeireden Oh wollen, nein, das wird kein dass Untergang sein. wegen den Patenten von Nortel und wegen Android-Patenten und wegen WebM, da kann ich nur eins sagen, ihr könnt mindestens so entspannt sein wie Google. Denn selbst wenn es irgendwann festgestellt werden wird, dass diese Patente anfallen, dann wird Google zahlen für diese Patente, aber den Kunden wird es nicht betreffen. Ja. Aber ich bin ganz sicher, dass Google weiß, was sie tun und dass sie dann, wenn überhaupt, nur minimalste Summen zahlen werden, die also ohne Probleme verkraftet werden können von einem Unternehmen wie Google. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. So, Aber das war die Ru Ja, bitte? ich hab da noch eine kleine Geschichte zum Thema Google. Leider finde ich den blöden Link nicht mehr. Das habe ich gestern gelesen bei einem der großen Zeitungsanbieter. Da ging es um das Thema Google Plus. Und was das eigentlich für den Markt bedeutet. Also schade, dass ich den blöden Artikel nicht mehr finde. Weil das war der einzige, der jetzt, sage ich mal, auch ein bisschen einfach auf die wirtschaftliche Seite gegangen ist und nicht nur davon erzählt hat, was man mit Google Plus machen kann. Schade. Ja, gut. Was ich dazu sagen wollte, ist, die haben das analysiert. Was kannst du mit Google Plus und so weiter grundsätzlich tun und was ist eigentlich das Ziel davon? Und sind zum ganz anderen Ergebnis gekommen, als allgemein im Internet eigentlich geplaudert wird. Dass halt eben Google Plus kein Angriff auf Facebook ist, sondern eher ein, wenn man es sagen will, Twitter für Erwachsene. Ja, also ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber ohne zu wissen, wer das jetzt gesagt hat, sage ich ganz klar, der Mann weiß anscheinend nicht, was Twitter und Facebook, wo da die Unterschiede liegen. Was hat bitte Google Plus mit Twitter zu tun? Überhaupt nicht, das ist komplett was anderes. Komplett. Auf jeden Fall war das sehr interessant. Ja. Aber ich finde den Artikel noch und Ja. ich werde ihn dann vielleicht noch verlinken. Also Also, ich bin okay. noch am gucken. Also auf jeden Fall wäre das mal interessant zu lesen, den Artikel, aber ja, also mit Twitter hat Google Plus ungefähr so viel zu tun wie mein Auto mit dem Fahrrad. Ja, also schlichtweg, man kann zwar damit fahren, aber alles andere ist anders. Ja, gut, ja. Ja. Eigentlich kann man es auch nicht wirklich vergleichen. Ja, eben. Eben. Das ist irgendwie... weder noch, eigentlich kann man es weder mit Facebook noch mit Twitter. Doch, mit Facebook kann man es durchaus vergleichen, weil mit Facebook kann man genauso den Content einstellen wie mit Google Plus. Im Prinzip ist es fast identisch mit dem, was mit Facebook möglich ist. Du kannst Videos, du kannst Bilder reinstellen, du kannst großen Content reinstellen, das heißt also große Texte, während du beim Twitter nur eins kannst, 140 Zeichen Text. Ja, und neuerdings, in der Beta-Phase jetzt, ein paar Bildchen. Also das ist alles. Und alles andere sind ja über weitere Dienste per Link verlinkt bei Twitter. Also es ist im Prinzip nur 140 Zeichen, ja, plus Links. Das ist alles. Und bei Facebook und bei Google Plus kannst du richtig deinen Content reinstellen. Das ist also richtig ein Content. Die Verbreitung dabei. Ist ja so ein bisschen unterschiedlich. Da muss ich mal einfach mal klar machen, was wird eigentlich gepostet jetzt zum Beispiel in Facebook? Hm? Und was wird gepostet jetzt in, ich sag mal, Twitter und Google Plus? Hm. Ja? Das Material, was da gepostet wird, ist eher Wissensmaterial, was geteilt wird. In Facebook ist es eher, sag ich mal, das zur Schaustellen von gewissen Dingen über mehrere Kreise. Ja, dann wart mal, bis Google Plus öffentlich zugänglich ist. Dann wird es genauso sein, ja. Also mag es zwar sein, dass jetzt das große Thema bei Google Plus ist, das bleibt aber hoffentlich bleibt es nicht immer so. Ja, ja, klar. So, aber du verstehst auch, was ich raus will, ja, was mein Gedanke momentan ist auch. Ja. Also es ist so, dass da ein anderes Niveau herrscht. Noch. Und durch die anderen Möglichkeiten, die du auch hast, ja, und dadurch, dass du einfach Leute auch in diese Circles reinziehen kannst. Ne? Mhm. Das geht ja bei Facebook ja nicht ganz so einfach. Ne? Also man muss ja mindestens befreundet sein, um irgendwas zusammenschieben zu können. Ja, klar. Ich meine, irgendwo draufgehen, das geht, das weiß ich. Aber jetzt solche... Ja, wie gesagt, das Konstrukt ist ein anderes. Mhm. Und ja, ich glaube auch nicht, dass es ein 1:1 Abkupfern ist oder dass es so gedacht ist. Aber okay, das ist, glaube ich, ein anderes Thema, was wir eigentlich jetzt gar nicht hier besprechen wollen. Ja. Gut, Google Maps hat ein Update erfahren. Ab sofort kann man in einem Lab-Feature auch Kartenbereiche manuell herunterladen. Das heißt, wenn man also irgendwo auf Reisen geht, das kannst du ja dann mal ausprobieren. Ja? Ich hab's schon probiert, da habe ich auch gleich was dazu zu sagen. Und da kann man also Bereiche fest herunterladen. Und dann eben nutzen, auch wenn das Handy keine Verbindung jetzt direkt hat, sofern das Handy natürlich ohne Verbindung auch die GPS-Koordinaten auslesen kann. Interessant ist das sicherlich bei Auslandsaufenthalten, denn da wird es ansonsten nämlich teuer, wenn man die Datenverbindung aktiv lässt. Im Ausland, ja. Und da kann man sich also vorher die Karten quasi runterladen und kann das dann nutzen. Ist allerdings noch in der Beta-Version, ja, also nicht zu sehr schimpfen, wenn es nicht ganz so funktioniert, wie man sich da vorgestellt hat, denn ja, es ist noch im Test. Es ist immerhin noch ein Lab-Feature. Es ist ein Lab-Feature, ist im Test, da hast du recht. Und man braucht sehr viel Geduld, weil man kann die Kartenausschnitte nämlich immer mit 16 mal 16 Kilometer entsprechend runterladen. Hm. Das heißt, immer nur in dieser Größenordnung. Ja. Und wenn man jetzt eine größere Fläche hat, ist es wirklich Fleißarbeit, das alles runterzuladen. Nummer eins. Grundsätzlich geht es. Das ist Nummer zwei. Ich habe nämlich bei mir sämtliche Verbindungen gekappt und habe es probiert. Es funktioniert. Mhm. Allerdings nicht, wenn du eine Navigation im Offline-Modus startest. Das geht nicht. Mhm. Dann greift er auf dieses Material leider nicht zurück. Also das heißt, wenn man die Navigation startet, muss eine Online-Verbindung bestehen, aber dann geht es auch offline weiter. Ja, aber die Maps sieht man dann oder diese gespeicherten Maps nicht. Er macht dann diese typische Wegnavigation, die ja sowieso schon ohne Maps ging. Hm. Also das heißt, die Route, die man quasi vorher schon ausgewählt hat, die also die quasi funktioniert, aber automatisch er zeigt den Karteninhalt nicht an. Also nur diese Route, die man halt eben gemacht hat. Ja, okay. gut. Ja, und für was ist das dann gut? Ja, das frage ich mich auch. Also ich denke mal jetzt für sich anzugucken, wo stehe ich gerade. Nein, super. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Beta. Ja, es ist in der Testphase und vielleicht kommt da noch der ein oder andere Punkt dazu und vielleicht kann man auch dann irgendwann mal sagen, ich möchte von bis und das halt eben runterladen. Okay, gut. Na, also ich werde es da auch mal testen, so inwiefern das funktioniert. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Schauen wir mal. Also machen tut das auf jeden Fall. Auch die Ladegeschwindigkeit bei GPS ist erheblich gestiegen dadurch. Mhm. Klar, weil es wird ja von der Karte geladen. Und ja, was auch ein Problem ist, es gibt noch keine automatische Aktualisierung. Mhm. Also wenn jetzt wirklich eine Aktualisierung stattfinden würde und man hat halt eben alte gespeicherte Daten, dann hat man halt Pech gehabt. Ja. Na gut, die Sony Tablets S1 und S2, ganz schnuckelige Teile, die sind jetzt auch gesichtet worden, ja. Tatsächlich in der Benutzung bei jemand schon. Unglaublich, wie manche Leute da rankommen. Da bin ich mal richtig neidisch. Ja. Ein Video dazu ist verlinkt. Man jetzt über das Video zu sprechen, ist natürlich auch wieder ein bisschen doof. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt leider nicht vorbereitet. Mea culpa. Ja. Ich hätte jetzt können wahrscheinlich hier das Video schön hier einblenden mal auf YouTube oder von YouTube. Dafür haben wir ja das Hangout. Aber ja, das habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. Ich habe jetzt leider den Link nicht, sorry. Können wir nicht abspielen. Schade. Gemein. Ganz gemein. Aber in dem großen, großen Thema Google Plus habe ich gesehen, hast du jetzt auch hier noch was ganz Interessantes. Ja, und zwar unterstützt Google Plus, das wurde jetzt gesehen, gefunden, ja, wie auch immer. Wird jetzt also NFC-Sharing unterstützt. Ja, das heißt, wenn man also so ein NFC-Chip gescannt hat, ja, da hat man ja die Inhalte quasi auf dem Handy, das kann man automatisch mit Google Plus sharen. Das heißt, der Inhalt von dem NFC-Chip kann direkt über Google Plus an seine Bekannten oder eben Public weiterverbreitet werden. Damit wäre zum Beispiel sowas möglich, man, das steckt ja alles nur in den Kinderschuhen, dass man zum Beispiel ein NFC-Check-In etwas leichter haben kann, wenn man zum Beispiel irgendwo hingeht, die haben also einen NFC-Check oder in der Kasse, so zack, hält man das Ding hin und kann dann eben das quasi einchecken über NFC mit Google Plus. Interessante Geschichte. Wird sicherlich noch, bevor es richtig nützlich wird, dauert es sicherlich noch eine ganze Zeit lang, aber Möglichkeiten ergeben sich da allemal darüber, je nachdem, wie viel und wie häufig und wie oft und für welche Sachen NFC in Zukunft eingesetzt wird. Ja. Solange es natürlich hier noch keine großartigen Anwendungsmöglichkeiten gibt, ist es natürlich auch noch relativ uninteressant, aber ja, NFC lässt ja einiges möglich werden, sage ich mal. Und das geht von Plakaten, über die man dann sein Handy zieht und kriegt dann eine Internetadresse drauf oder da entfällt eben das Abfotografieren von einem QR-Code oder möglicherweise das Einchecken, wenn man irgendwo was bezahlt. Ja, dann kann man zum Beispiel dann auch eventuell einchecken über dieses System. Da gibt es also etliche Möglichkeiten, was darüber gemacht werden kann. Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas gibt, wie zum Beispiel Leute treffen sich, die haben ihr NFC-fähiges Handy oder eben ein NFC-Chip und dann halten die mal kurz ihr Handys zusammen, wupp, und dann wird im entsprechenden Freundes-Circle dann eben zum Beispiel gepostet, dass die jetzt zusammensetzen, ja. Und vielleicht kommen da noch welche auf die Idee, auch hinzukommen. Dann gibt's so eine, ja, dann gibt's eben die Google Plus Partys und dann gibt's auch wieder im Bundestag dann die Diskussion darüber, ob man Google Plus Partys verbieten muss, ja, so wie Facebook Partys. Ja. Man kann gewisse Dinge einfach nicht verbieten. Das geht gar nicht. Ja, wir wissen, wie man bestimmte Dinge einfach durchsetzen will. Das ist nicht so einfach. Ja, ich habe mich auch gewundert, ja, also Facebook Partys verbieten, das ist, ich weiß nicht, vielleicht. Ameise verbieten, wieder aus seinem Loch rauszukommen. Als nächstes wird dann Telefonpartys verboten. Also man darf sich am Telefon dann nicht mehr für Partys verabreden. Die wird dann gewaltmäßig von der Polizei aufgelöst, ja, wenn man das tut. Ja, genau. Ja. okay, also was noch? Pokémon! Pokémon! Pokémon! Ja, gibt es bald auf Android, man glaubt es kaum. Tatsächlich wird es ein Pokémon-Spiel geben. Also das war ja das, was nie für möglich gehalten wurde, dass mal ein Nintendo-Titel offiziell, ist also kein Emulator oder irgendwas, sondern das ist ein offizieller Titel, der legal dann auf den Android-Market kommt. Das nennt sich, wie war das nochmal, Pokémon Say Tap nennt sich das. Und das ist aber nicht von Nintendo, oder? Ja, das kommt für Android und für iOS. Das ist ein offizieller lizenzierter Nintendo-Titel. Allerdings ist die Programmiererfirma eine andere. Das ist nicht direkt von Nintendo programmiert, aber das ist eine offizielle Sache mit Lizenz etc. etc. Und die haben eben die Lizenz da dieser Firma vergeben, dass sie den nächsten Pokémon-Titel programmieren, und die haben eben gesagt, okay, wir programmieren auch für Android. Sehr schön. Danke. Hoffentlich sehen wir das Spiel überhaupt. Das ist natürlich erstmal in Japan. Kommt das erstmal raus. Ob wir das jemals bei uns dann zu Gesicht bekommen, hängt davon ab, ob Nintendo das dann wirklich sagen wir mal, bewirbt. Oder ob die jetzt sagen, nee, wir möchten es doch nicht, dass es so bekannt wird auf Android. Ja, wir wollen Pokémon gern auf Nintendo belassen, auf der Nintendo-Plattform. Wenn die das dann nicht großartig bewerben, wird es den Sprung wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja, über den Teich. Ja, Nintendo hat ja, oder da gab es ja auch eine Reaktion vom Markt, als diese Information kam, ging nämlich die Nintendo-Aktie hoch. Ja. Und Nintendo hat dann ganz klar gesagt, wir selbst machen nichts für iPhone und Android Smartphones. Dabei ist danach ist die Aktie wieder um 1,5% gefallen. Ja. 1,2, Entschuldigung. Also das. Sie ist 5%, 4,9 hochgegangen, danach wieder 1,2 runter, also haben sie ja schon einen leichten Gewinn. Und das sollte, glaube ich, die Firma auch zum Überlegen bringen, da nicht selbst vielleicht was zu tun und einzusteigen. Ja. Ja, klar, auf der einen Seite wäre es natürlich interessant, auf der anderen Seite könnte es natürlich auch das Anfang vom Ende sein. Der Anfang vom Ende sein für ja. Nintendo, ich sage nur Sega. Ja, weil ja, aber sie können sich ja nicht wehren. Entweder sie bringen ein eigenes Smartphone raus, womit nee. Man dann zocken kann, oder ich meine, was soll man machen? Ich habe halt eben nur mein Android-Phone, und warum soll ich noch zusätzlich ein DS mit mir rumschleppen? Ja gut, okay, vielleicht bist du ja da nicht die Zielgruppe von Nintendo, weil die sagen, okay, Nintendo-Inhalte exklusiv auf Nintendo-Geräten. Wer Nintendo-Spielerfahrung wünscht, der muss sich auch ein Nintendo-Gerät kaufen. Das ist eben so ein gekoppeltes Ding, Hardware-Software, ja. Und ja, da kann man eben nichts machen. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen, weil wenn Nintendo jetzt nur die Software macht, dann ist es bald vorbei mit der Traditionsfirma, weil mit Software alleine kann man heutzutage keinen Gewinn mehr machen. Man muss den Kunden so binden eben, dass er eben Hardware und Software von einer Firma kauft. Ansonsten sieht das schlecht aus. Ansonsten muss man auch alles umstrukturieren. Ja? Mhm. Apple macht das ja genauso. Die bieten Hardware und Software an, und die schauen dann auch immer genau, dass eben ihre Software nur auf ihren Geräten läuft, auch wenn manche Hacker das eben dann schaffen, das auf anderen Geräten zum Laufen zu bekommen. Aber das ist natürlich nicht das, was Apple will. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Das ist, sag ich mal, immer noch eine, wie soll ich das sagen, kleine Firma, kann man wohl nicht mehr sagen, aber eine Firma mit einem begrenzten Kundenkreis, ja, und dieser Kundenkreis muss eben dann kontrolliert werden, ja, aus Firmensicht. Und bei Nintendo ist es genau dasselbe, denke ich mal. Nintendo braucht den Kunden, genauso wie Sony den Kunden braucht mit seiner PS3. Ich glaube, auch Sony wird nicht unbedingt jetzt speziell PS3-Titel auf anderen Geräten außer Sony jetzt direkt unterstützen. Gut, ich meine, Sony hat jetzt mit Android eben auch einen Partner gefunden. Die haben ja selbst Android-Geräte im Angebot mit dem Xperia Play, wo dann auch PlayStation-Inhalte drauf laufen. Aber ansonsten, solange Nintendo kein Android-Smartphone ins Sortiment nimmt, werden die sicherlich natürlich alles dafür tun, dass es nicht so weit kommt, dass zum Beispiel ein Mario-Titel auf Android läuft. Legal. Legal. Ja, genau, legal. Das Wort legal, genau das ist das Ausschlaggebende. Genau. Ja, übrigens, wir hatten noch eine Anfrage, was ich eigentlich ganz gut finde. Und zwar die, Moment, wer war's? Da wollte ich eigentlich zum Schluss drauf eingehen, aber wenn du willst, kannst du auch schon da anfangen. Und zwar, du meinst von Dude 360, ja? Dude 360? Nein. Eine Anfrage zwecks einer kleinen App-Hitparade, was wir so benutzen. Nein, das meine ich nicht. Das, ich glaube, das können wir heute gar nicht machen. Nee, die Hitparade nicht, aber man sollte es mal erwähnen, dass es angefragt wurde und dass wir das auch noch machen. Ja, ja, genau, das können wir auf jeden Fall für die nächste Sendung festhalten, klar. Nee, es ging um die Benchmarks, ja. Weil es da immer wieder Verwirrung gibt. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wer hat das angefragt? Ich hätte es mir können vielleicht notieren. Ja, gelegentlich ist es sinnvoll, was zu notieren. Ja, genau. Es ist heute etwas stressig gewesen, deswegen... Nimm doch dein Android-Phone und schreib's in deinen in deinen Reminder. Ja, das wäre eine gute Überlegung gewesen, ja. Ja. Oh, wo haben wir es denn? Ich habe es doch heute Morgen noch gesehen. Also bis es Rio gefunden hat, kann ich vielleicht ein Thema nochmal vorziehen? Ja, mach doch. Aber ja? Das ist gut schon. Wie, was? Nein, mach weiter. Und zwar, wir hatten es ja vorhin von Google Maps gehabt. Und das Ganze gibt es noch einen kleinen Punkt mehr. Und zwar in Latitude... soll jetzt die Möglichkeit bestehen, Google Plus Circles mit hinzuzufügen, um die Position mit zu posten. Rio hat mir schon vorhin vor der Sendung mitgeteilt, dass es wohl automatisch schon bei ihm geht, dass Posts in Google Plus gestartet werden. Es scheint aber die Option zu geben, die entsprechenden Circles auszuwählen, wo, was, wie und warum gepostet wird. Mhm. Ich selbst habe es noch nicht gesehen. Ich vermute, dass es in der englischen Fassung momentan vorenthalten, also dass es der deutschen erstmal vorenthalten ist und nur in Englisch funktioniert. Vermute ich. Es kann auch sein, dass ich nicht richtig geguckt habe und ich zu blind bin. Naja, Mensch. Vielleicht auch ortsabhängig. Also wenn man sich jetzt vorm Facebook-Gebäude befindet, geht das vielleicht nicht. Vom Facebook. Da wirst du dann weggesappt, wenn du es vom Facebook-Gebäude versuchst. Ja, wahrscheinlich. Tja, also natürlich, ich finde es nicht, ne? Ich finde es nicht. Du findest nicht. Also, ich habe noch eine Geschichte und zwar auch wieder Börse. Ja, ich fand es ziemlich faszinierend. Google Plus geht an den Start und schon schießt die Aktie hoch. Und zwar nicht so knapp, gar nicht so knapp. Also wenn man sich mal die verlinkte Grafik mit anguckt, die ich mit dabei habe, dann wird man sehen, es geht um einen schönen Satz nach oben. Mhm. Also richtig dicken, schönen Satz. Also wenn ich es hier richtig sehe, geht er von Pi mal Daumen durch x Quadrat 480 auf 540 Punkte hoch. Okay. Also ist schon recht witzig. Ja, hört sich sehr interessant an. Vor allem muss man denken, dass es ja auch immer so eine kleine Bewertung ist, ja, ob die Aktie jetzt hochgeht oder nicht. Man kann es mal nicht immer danach jetzt da wirklich gehen, ob das wirklich was zu bedeuten hat. Ja. Aber immerhin ist schon mal gut, dass die Aktie positiv reagiert hat. Richtig, das heißt ja, dass die entsprechenden Firmen, die auch in Aktien investieren, darf man nicht vergessen, daran glauben. Mhm. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall der schön. Auf jeden Fall. Also dass es positiv reagiert. Mhm. Und was auch noch ganz witzig ist, das habe ich heute so ein klein bisschen verfolgt, ja, ständig hört man hier, ja, Facebook hat jetzt oder macht jetzt was mit Skype, um halt eben Hangout Konkurrenz zu machen. Da kann ich nur eins dazu sagen, Skype wird Single versus Single sein und nicht versus, sondern sind Einzelgespräche und Hangout gehen mit bis zu 10 Personen. Okay. Also das wird nicht so einfach zu ersetzen sein. Du meinst jetzt von Facebook mit diesem Skype? Genau, richtig. Das heißt, ja, also da ist ja auch im Internet viel gesprochen worden. Also das ist was ganz anderes. Das ist nicht eben keine Konkurrenz dazu, sondern es ist einfach, ja, einfach nur Telefonie, was man von Skype schon kennt, nur eingebettet in Facebook. Mehr ist es nicht. Ja. Also es ist so, es war schon, das sehen auch einige, sage ich mal, Promis im Internet so, es war schon fast peinlich, was Facebook da jetzt gezeigt hat. Man muss zur Verteidigung von Facebook, muss man auch sagen, dass dieses Skype-Gehabe da schon längere Zeit geplant war. Also es war jetzt nichts, was direkt die Folge von dem Google Plus war. Also das muss man auch sagen. Aber es ist wirklich aber es ist wirklich interessant, was eben daraus gemacht wurde von mit der Ankündigung. Das hätte können besser klappen. Im Prinzip hat Mark Zuckerberg etwas vorgestellt oder etwas gesagt, was in keinster Weise anstinken kann, sage ich mal, gegen Google Hangout. Es ist also ein 1:1 Videochat, das was es eigentlich von bei G-Talk schon Ewigkeiten gab, jetzt sogar mobil bei G-Talk, während das Hangout ja ein Videokonferenzsystem ist und das sogar noch mit einer eben dieser Profifunktion, sage ich mal, mit dem Stage, wo eben der Sprecher dann größer gezeigt wird, wenn mehrere Leute in einer Gruppe sprechen. Das ist schon exemplarisch dafür, wie Facebook momentan unter Druck geraten ist. Und das war schon fast peinlich, was da jetzt dann entgegengesetzt wurde. Wie gesagt, es war aber schon früher geplant gewesen bei Facebook. Die haben das sicherlich nicht gemacht, wenn das jetzt eine direkte Reaktion gewesen wäre. Aber das hat auch gezeigt, unter was für einem Druck jetzt momentan Facebook steht. Und dass sie Angst haben, ist offenbar auch deswegen deutlich geworden, weil sie ein Tool zum Export von den Facebook-Daten, um diese zu Google Plus zu integrieren oder zu importieren, gesperrt haben. Robert Scoble, das ist peinlich. Ja, Robert Scoble, einer der bekanntesten Leute im Internet, dem sein Account wurde sogar gesperrt, wurde geschlossen von Facebook. Erst nachdem er in seinem Blog darüber berichtet hatte, war der Druck natürlich auf Facebook so groß, dass sie den Account wieder geöffnet haben, aber nicht ohne ihn darauf hinzuweisen, dass das ein Verstoß gegen die AGB ist und dass das illegal ist, was er da tut. Also Leute, wenn ihr Daten habt bei Facebook, ich weiß zwar nicht genau, hinter welchem rechtlichen Hintergrund das ist, dann könnt ihr euren Account gesperrt bekommen, wenn ihr Daten von Facebook auf Google Plus exportiert. Es ist aber auch so, dass, und das ist das Kuriose daran, Facebook auch eine Exportfunktion, eine eingeschränkte, zur Verfügung hat. Ich weiß nicht, was da eben der Hintergrund ist. Ich denke, da wirkt ein bisschen die Angst vor Google Plus im Hintergrund mit. Ansonsten kann ich mir solche schon fast Panikreaktionen eigentlich nicht erklären. Vor allen Dingen ist die absolut falsch, aus rein wirtschaftlicher Sicht, weil was mache ich denn, wenn einer mich sperrt in Facebook? Was mache ich denn? Ja, genau. Dann gehe ich zu Google Plus, ist doch klar. da muss man. muss man. Jetzt nochmal zum Video zurückzukommen. Google hat da was in der Hand, was denen eine unglaubliche Macht gibt. Google hat nämlich was Facebook nicht hat. Google hat nämlich die Serverressourcen, um so einen Dienst überhaupt zu fahren. Und warum gibt es, weil es wird auch immer wieder gefragt, warum gibt es nicht mehr Multi-Messenger-Dienste mit Video? Es liegt einfach daran, dass die Kapazitäten, die man dazu benötigt, gigantisch sind, um Multikonferenzen zu machen. Deswegen machen es normalerweise bisher nur kostenpflichtige Firmen für viel, viel Geld. Weil die müssen nämlich in allen Ländern Server haben. Und jetzt haltet euch fest, wer hat in allen Ländern Server? Wer hat das? Google, ganz genau. Das heißt, die haben was kein, es ist nicht gelungen, es hat kein anderer. Nur Google hat so eine riesige verteilte Serverfarm weltweit. Mhm. Das heißt, die können das momentan exklusiv anbieten und es kann keiner mitstinken. Ja. Weil, ich meine, sowas in der Firma anzubieten, wo das dann ein paar Firmen machen, das ist eine Sache, aber die geben das ja öffentlich zur Verfügung und dann werden Tausende und Abertausende gleichzeitig solche Konferenzen führen. Richtig, genau. Oder Hangouts, sage ich mal. Also, was das betrifft, hat Google den, ich sag mal in Anführungszeichen, Konkurrenten so dermaßen ins Zäpfchen hintern geschoben, dass die jetzt wirklich ein Problem haben. Mhm. Und ja. Es ist richtig, dass sie mal so reagieren, die können nämlich auch mal ihre Stärken zeigen. Das stimmt. Sie haben lang genug stillgeschwiegen und immer schön sich im Hintergrund gehalten, Google. Ja, also Google Plus funktioniert, wir haben Rückmeldungen. Also es war Dominik Harvard, der das vorgeschlagen hat mit dem Thema Benchmarks. Weil das Problem ist folgendes. Realität, ja, und Benchmarks. Bei Benchmarks schneiden manchmal Geräte eben ganz anders ab, als dann eben, dass sich das anfühlt in Wirklichkeit. Das heißt zum Beispiel, dass ein technisch auch relativ überlegenes HTC Sensation auf einmal schlechter abschneidet in manchen Benchmark-Tests, und das ist eben die Betonung auf manchen Benchmark-Tests, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy S2. Ja, manchmal sind die Unterschiede auch gedreht, also dass zum Beispiel ein schwächeres Handy deutlich bessere Ergebnisse bringt. Und also es ist einfach deswegen so, weil die Benchmarks müssen sage und schreibe optimiert werden für bestimmte Prozessoren. Und das hört sich doch schon mal dubios an. Und genauso dubios ist es auch, wie ich finde. Wie gut ist denn dann die Optimierung für den einzelnen Prozessor? Ja, früher kam das mal raus bei den Benchmark-Tests von Desktop-Computern, dass dann Leute für einen bestimmten Prozessor von einer bestimmten Firma eben den Benchmark besonders gut geschrieben haben und die Routine, um den Prozessor von der Konkurrenz abzufragen, ja, etwas schlechter. Aber das will ja niemand unterstellen. Es ist aber auch so, dass selbst wenn die Routinen für beide gut genug optimiert sind, dass es dann aber immer noch Abweichungen von der Realität geben kann, weil Benchmarks sind theoretische Werte. Die Benutzung sieht dann meistens auch etwas anders aus, so dass zum Beispiel eben Geräte auch schneller sind. Zum Beispiel hat in der Theorie hier mein Nexus S beispielsweise gegenüber dem Samsung Galaxy Tab, und das Nexus S ist ja auch im Großen und Ganzen die Hardware des Samsung Galaxy S 9000, ja, kleinen Änderungen, aber im Großen und Ganzen. Und das Galaxy Tab wiederum ist ähnlich, was die Hardware-Leistungen betrifft, von dem Samsung Galaxy S. Also müsste es eigentlich kaum Geschwindigkeitsunterschiede geben. Das wird auch in den Benchmarks deutlich. Zwar wird das Nexus S etwas schneller angezeigt, ja, ein paar Frames pro Sekunde mehr. In der Realität, in der Praxis ist es aber ein himmelweiter Unterschied und ehrlich gesagt, auch ich rätsle, warum das so ist, aber das Nexus S ist wesentlich schneller als das Samsung Galaxy Tab. Ich habe geguckt, die Apps, die installiert sind, sind quasi identisch, ja. Dennoch ist das Nexus S wesentlich schneller. Das ist einfach so eine Geschichte, die auf mehreren Faktoren basieren. Zum Beispiel kann es beim Samsung Galaxy Tab ganz einfach die TouchWiz-Oberfläche sein. Die brauchen ja auch ganz schöne Menge an Holz. Ja? Und die wird eben oftmals bei den Benchmarks ja umgangen. Ja? Weil eben die Benchmarks direkt testen, aber nicht jetzt zum Beispiel oder zumindest in der Regel nicht über die normale eingebaute UI gehen, ja, von den Geräten. So dass zwar die technische Leistung manchmal deutlich besser sein kann und trotzdem das Gerät sich ruckeliger anfühlt, weil die UI das einfach ausbremst. Und hier ist es offenbar so, dass das die TouchWiz UI doch einiges auch an Rechenleistung schluckt. Im Vergleich zu dem Nexus S, der ja die, sag ich mal, Originaloberfläche von Android, von Google drauf hat, das Vanilla. Das heißt also, da wurde nichts anders großartig gemacht. Weiterhin sind auch natürlich noch Unterschiede zwischen den einzelnen Betriebssystemversionen. Ein Gerät mit 2.2 und 2.3.4, das sind auch da wieder himmelweite Unterschiede. Ja. Und auch hier sind dann eben die Benchmarks-Tests oftmals nicht so klar. Also es gibt einige Benchmarks, bei denen sieht man das deutlich, 2.2, 2.3 den Unterschied, ja, das ist dann einigermaßen okay. Bei anderen sieht man es überhaupt nicht, klar, weil die vielleicht andere Sachen abfragen. Wenn zum Beispiel ein Benchmark mit Primzahlen berechnen erstellt wird, ja, dann spielt die UI eben keine große Rolle. Ja, die Rechenleistung an sich ist da identisch. Trotzdem kann sich das eine Gerät total langsam und furchtbar anfühlen, während das andere Gerät super schnell ist beim Benutzen. Ja, und trotzdem sind die Benchmarks vielleicht auf dem langsamen Gerät besser sogar als auf dem schnellen Gerät. Also deswegen, Benchmarks mit Vorsicht genießen, das ist nur so ein minimaler Anhaltspunkt. Ja. Und sind wir mal ehrlich, oftmals ist es einfach nur ein Schwanzvergleich, oder? So, ja, ich habe hier 2 Frames pro Sekunde mehr als du, mein Handy stärker als deins, ja. Was soll das, Leute? Ja, was soll das? Ihr habt ein Handy, ihr benutzt das, ihr seid zufrieden, es fühlt sich schnell an, das ist doch alles okay. Dann interessiert doch eigentlich die Benchmarks, ob die jetzt ein paar Frames pro Sekunde schneller anzeigen oder nicht. Interessiert doch keinen Menschen eigentlich. Deswegen nimmt die Benchmarks nicht als Grundlage, ja, um ein Gerät zu beurteilen. Sonst könnte es sein, dass ihr auf einmal mit einem Benchmark-Gewinner langsamer unterwegs seid, als mit einem, der den Benchmark verloren hat. Wenn es das überhaupt gibt, wenn man es überhaupt so sagen kann. Hast du auch noch was zu dem Thema Benchmarks zu sagen? Benchmarks, oh, das ist ja immer so ein leidiges Thema. Also, ich kann mich nur erinnern, dass Samsung und HTC Sensation ja immer wieder in irgendwelchen Benchmarks nebeneinander hergelaufen sind, wie du jetzt auch ja kurz vorher beschrieben hast. Aber die Endergebnisse oder ich sag mal, die eigentliche Nutzung nicht identisch sein können. Also Benchmarks kann ich nur sagen, schmeißt sie in die Tonne. Ist immer ganz nett anzusehen, aber es ist nicht wirklich eine Aussage. Mhm. Kurz und schmerzlos gesagt. Ja. Also ich muss sagen, ich bin mit meinem Sensation soweit zufrieden. Wie gesagt, es hat ein paar kleine Bugs, aber es ist schnell, es ist effektiv, kann mich nicht beschweren. Und ob jetzt, sind wir mal auch ganz ehrlich, ja, ob jetzt eine App 1,2 Sekunden länger braucht zum Starten oder nicht, wird auch den Bock nicht fett machen. Ja. Ich meine, wir reden ja hier von Leistungsklassen im Moment, wo man selbst bei Höchstauslastung nicht viel Unterschied erkennen wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen, die man vielleicht beherzigen kann. Also ein modernes Handy, das auch noch in einem Jahr aktuelle Apps sehr gut verarbeiten kann, sollte also ein Dual-Core-Handy sein. Ja. Im Moment allerdings muss man auch sagen, dass Dual-Core noch gar nicht richtig ausgenutzt werden kann von der Software. Erst ab Ice Cream Sandwich, Honeycomb wird ja nicht für Telefone kommen, für Handys, also wahrscheinlich erst ab Ice Cream Sandwich wird das volle Potenzial von Dual-Core-Handys ausgenutzt werden können. Dann allerdings lohnt sich das, dass man ein Dual-Core-Handy gekauft hat. Vorher allerdings nicht. Und auch da ist natürlich die Frage, was macht man mit seinem Handy? Klar, wenn man die ganz alten sieht oder die Geräte jetzt mit 600 MHz und so weiter, ja, klar hinken die natürlich leistungsmäßig dann total hinterher, aber wenn man ein gutes 1 GHz Handy hat, auch Single-Core, ja, dann kann man damit eine ganze Zeit noch zufrieden sein. Und wenn man, sag ich mal, wenn man sich in nächster Zeit ein neues Handy anschaffen möchte, und dann kann man auch ein beliebiges Dual-Core-Handy sich aussuchen, da wird man sicherlich zufrieden sein für eine ganze Zeit. Wie gesagt, wenn die Updates kommen auf Ice Cream Sandwich, und ich bin überzeugt davon, dass so gut wie jedes Dual-Core-Handy Ice Cream Sandwich bekommen wird und wahrscheinlich auch viele Single-Core-Handys, dann wird es nochmal einen Geschwindigkeitsschub geben bei den Dual-Core-Handys, der sich gewaschen hat. Und dann können die Leute auch zufrieden sein. Ja. Und ansonsten nehmt's locker, Leute, holt euch ein gutes Handy, seid zufrieden damit. Ihr müsst nicht immer das schnellste, beste, weite, größteste Handy der Welt haben. Doch, doch, ja? muss man. Schon wieder das hier so eine Krise, wie es bei mir immer gibt, ja, die Geek-Krise. Ich kaufe mir ein Handy, dann kommt das nächste Handy, das hat 0,5 MHz mehr und ich könnte mir den Hintern beißen. Oh, warum habe ich das gemacht? Ja, was mache ich jetzt? Ja, nehmt euch das zu Herzen, ja, das müsst ihr nicht haben. Ihr müsst nicht so verrückt sein wie ich, ja. Aber ich habe mir das auch schon abgewöhnt, ehrlich gesagt. Wenn ich mir so mein Nexus S angucke, bin ich momentan noch voll zufrieden. Ja, ich werde mir nächstes Jahr wieder ein neues Handy kaufen. Ich habe es ja schon angekündigt. Aber ich muss sagen, momentan bin ich mit dem Nexus S super zufrieden. Ja? Und wie gesagt, das läuft super flüssig, super schnell, so wie ich mir es erhofft habe. Und ja, die Dual-Core-Handys sind schneller. Die Dual-Core-Handys kriegen mehr Frames pro Sekunde. Die Dual-Core-Handys werden die Apps in Zukunft flüssiger laufen lassen können. Aber die Betonung liegt eben an Zukunft, in der Zukunft. Und ich freue mich jetzt schon aufs Handy. Ja. Okay. Genau. Ich habe noch was, das habe ich während der Sendung jetzt gerade mal gelesen. Und mir hat mir so ein bisschen die Sprache verschlagen. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, aber... du hast ja den Wunsch, Musikspeicherplatz zu bekommen für Streaming. Hm. Und zwar so günstig wie möglich und natürlich so viel wie möglich. Ja. Und ich habe jetzt gelesen, dass Amazon für $20 im Jahr endless Musikspeicherplatz anbietet. Ja, das habe ich schon gelesen. Ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt von Amazon, weil also so Cloud-Musikdienste, sind wir mal ehrlich, die müssen... auch unlimited sein oder zumindest so viel Speicherplatz haben, dass eben die normalen Nutzer die nicht erreichen werden. Und normale Nutzer, ja, liebe Leute, 20 GB sind zu wenig, 40 GB sind zu wenig, 100 GB vielleicht, aber es muss eigentlich schon mehr sein als 100 GB, weil nicht jeder hat 128 Kilobit MP3s. Ja, sondern es gibt eben auch Leute, die haben einen gewissen Anspruch an ihre Soundqualität und die haben FLAC. Ja, und dann ist eben mal eine CD so um die 500 Megabyte Minimum, ja, und die wollen halt eben auch Cloud-Services eventuell nutzen, und wenn die dann halt eine beachtliche Musiksammlung haben, und ja, liebe Musikfirmen, ja, liebe Leute, es gibt auch Leute, die haben eine beachtliche Musiksammlung, einfach weil sie Musikfans sind, ja, mhm. Es gibt allerdings einen großen Nachteil, den ich Speicherplatz gar nicht erwähnt habe. Ja? Ja. Weil du hast jetzt gerade angesprochen, FLAC und zum Beispiel Ogforbis, du bist ja ein Ogforbis-Fan auch, ja? Ja. Dieser freie Speicherplatz oder Endless-Speicherplatz ist begrenzt auf MP3 und AAC-Dateien. Ja. Und das finde ich jetzt leider ein bisschen schade. Mhm. Gut, ich kann mir verstehen, die wollen natürlich verhindern, dass jetzt jeder das Ding natürlich vielleicht mit anderen Sachen noch vollmüllt. Und insofern eine Beschränkung. Allerdings sollte man zumindest mal die Musikformate alle zulassen. Ja, genau. Also ohne Lossless-Format ist es natürlich, ist natürlich der Cloud-Service auch wieder in Frage gestellt. Ja. Für mich wäre es sowieso nichts. Ohne auch Warbis-Dateien hochzuladen, ja, dann das kann man vergessen. Dann kann ich schon. Ich habe keine MP3s, so gut wie keine. Also höchstens die, wo eben, also nicht von meinen CDs erstellt wurden, sondern eben, die ich vielleicht mal, und das sind nicht ganz so viele, eben wegen der Qualität auch von Amazon gekauft habe. Aber ich denke, das ist vielleicht auch der Hintergrund, was Amazon will, dass man eben hauptsächlich die Sachen, was man bei Amazon gekauft hat, eben unlimitiert einstellen kann oder eben auf der Cloud haben kann. Muss man natürlich auch die Firma verstehen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Google hier mit seinem Music-Service, was momentan immer noch Beta ist, und momentan genau eben übrigens wie Amazon, nicht in Deutschland verfügbar ist, sondern beide, Amazon und Google Music, ist nur in den USA verfügbar momentan, dass die eben dann auch unlimitierten Speicher haben. Momentan gibt es 20.000 Lieder fest, also ohne jetzt einen Speicherplatzbedarf zu nennen. Ja. Bei Google Music. Also bei Google Music. Genau. Mhm. Und ich denke, das wird in Zukunft, wenn das dann auch startet, auch unlimitiert sein. Und dann wird sicherlich auch FLAC, OGG angeboten werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, wir haben ja jetzt schon wieder den Segen des Wettbewerbs. Das heißt, wenn Amazon sowas macht und da frei macht, dann muss natürlich Google mitziehen. Da kommt mit Sicherheit was in der Richtung. Ja. Denke Man sollte vielleicht noch erwähnen, der Cloud-Speicherplatz und daher auch diese Limitierung ermöglicht es auch, ganz normale Dateien hochzuladen. Also es ist kein reiner Musik-Cloud-Service, sondern auch ein Datei-Cloud-Service. Und die beschränken halt auf Musik, deswegen die Einschränkung auf MP3 und AAC. Mhm. Gut. Okay. Ja, HTC kauft Vias S3 Grafik Firmendivision. Also das ist ein bisschen kompliziert. Via hat ja S3 Graphics Cooperated gekauft. Ja. Und dieser Teil hat jetzt HTC von Via gekauft. Das hat insgesamt etwa 300 Millionen Dollar gekostet. Also auf eine ganze Menge wieder. Was allerdings jetzt HTC mit diesen S3 Grafik Know-how anfangen will, das weiß man nicht so ganz, ist auf jeden Fall aber interessant, das deutet darauf hin, dass HTC auf jeden Fall offenbar eigene Grafikchips entwerfen will für die Zukunft, ja, und eben hier eine Konkurrenz zum Beispiel zu Nvidia machen will. Interessant. Auf jeden Fall, es wird bestimmt noch einige Jahre dauern, bis wir da konkrete Ergebnisse sehen, aber HTC stellt da ja die Weichen für die Zukunft und das ist auch ganz vernünftig. Ich denke eigentlich, das ist ein guter Kauf. Wobei mir ist jetzt erstmal so S3-Grafik in mobilen Geräten, ist dir da außer jetzt bei Laptops irgendwie was bekannt? Ob das eine Größe ist, also mir ist jetzt unbekannt. Also, Asus iPad ist noch erhältlich, wollte ich noch loswerden. Ich habe zwar einen Artikel verlinkt, der kommt aus den USA, ach, da darf man sich doch immer freuen, dass wir zuerst das Asus iPad haben. Ja, das Asus iPad ist das, wo man die Tastatur anstecken kann, also quasi Honeycomb-Tablet, Tablet. Und das kann man in diese Tastatur einstecken, wie in so ein Dock, und dann kann man richtig tippen. Also quasi die Konkurrenz zu dem Google Chrome Notebook, wenn man so will. Nein, nicht ganz, aber interessantes Konzept. Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne noch was zum Chromebook sagen, aber ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen aufsparen. Ich habe ihn immer noch nicht selbst in der Hand gehabt. Unser sehr aktiver User Markus Weidner hat da schon den Chromebook ausgiebig getestet. Er findet ihn nicht ganz so toll. Ja, also ich glaube, ich muss das auch mal verlinken. Ich glaube, ich mache nachher noch einen Link rein zu diesem Testbericht. Finde ihn eigentlich ganz interessant. Ich werde sicherlich auch noch einen verfassen, wenn ich das Gerät in die Finger kriege. Ich hoffe, es ist bald. Gekauft ist er so gut wie, ja, allerdings, ja, ne? Wir wissen ja, gut Ding braucht Weile. Und ich möchte, auch wenn ich den total versessen bin da drauf, ja, ich möchte nicht kaufen, eine Woche später ist er 100 Euro billiger oder so, ja. Deswegen warte ich auch noch ein paar Tage, bis ich mir den zulege, ne? Ja. Ja, du sagst gar nichts dazu? Nö. Ich sag nichts dazu. Cool. Nein, also, ich weiß, warum das du so angespielt hast. Nee, also bei uns im Haushalt ist eigentlich auch eins geplant. Und ich möchte aber auch erstmal vorher ein bisschen ausprobieren und sehen. Mein grundsätzlich die Idee, the pure Internet, ist schon recht gut. Die Frage ist, wie ist Chrome da drauf, wie ist es umgesetzt und wie fühlt sich das an, wenn du verstehst, was ich meine. Jedenfalls komplett anders da als einen normalen Computer. Ich glaube, das ist auch das Problem, was viele Leute haben damit. Die denken, sie hätten sich einen Laptop gekauft oder ein Netbook. Das stimmt nicht. Das ist kein Netbook, das ist kein Laptop, das ist ein Chromebook. Und das ist ein Browser. Das ist das Internet. Nein, und man kann sonst nichts damit machen. Ja, ganz genau. Das ist es eben. Und ich glaube, das muss erst noch verankert werden in dem Denken der Leute, die eben so ein Chromebook nach so einem Chromebook schauen, dass es eben kein normaler Computer ist. Ja, es ist eigentlich gar kein Computer in dem Sinne, wenn man es so will, ja, weil es ist wirklich fürs Internet gedacht. Ja. Das ist ein Terminal. Ja gut, man muss schon fair dazu sagen, es gibt ja so wie im Android Marketplace, gibt es ja auch ein Chrome Marketplace, der schon einiges an Add-ons bietet, die PC-Applikationen sehr ähnlich sind. Ich betone ähnlich. Ja. Aber man kann jetzt nicht hingehen, irgendein Spiel drauf spielen oder irgendwas von der Diskette installieren oder so, das überhaupt nicht. Ja. Es ist wirklich der Google Chrome Browser, so wie man ihn kennt, als, sag ich mal, Spezialversion ausschließlich und nichts anderes auf dem Gerät. Genau. Aber ich möchte sehen, ich möchte probieren und ja. Wir werden sicherlich in einer der nächsten Sendungen darüber nochmal ausführlicher sprechen dann, wie das aussieht mit Google Chrome. Und Leute, denkt dran, also Google Chrome und Android sind keine Konkurrenten, ja, also nicht jetzt hier sagen, entweder oder, sondern das sollte eigentlich beides nebeneinander laufen. Ja, jetzt kommen wir doch zu den Apps der Woche. Ich glaube, es ist nur eine App der Woche, denn diesmal hast du keine ausgewählt. Letztes Woche habe ich keine ausgewählt gehabt. Nee, aber die du da ausgewählt hast, die ist richtig geil. Ja. Da habe ich auch eine kleine Geschichte dazu, weil, ja, fang du erst mal an und dann erzähle ich was noch dazu. Also ich habe Stair Dismount ausgewählt und was muss man machen? Man muss Dummies die Treppe runterschubsen, von hohen Türmen runterschubsen, ja, oder zum Beispiel in die Kniekehlen treten kann man nicht sagen, in die Kniekehlen, wie soll ich das sagen, antippen, ja, dass der eben schön hinfällt, der Dummy. Es gibt, man kann dem Dummy auch eine schöne Gesichtstextur machen, also wahlweise zum Beispiel das Gesicht des Chefs oder sonstige Leute, die man sehr gerne hat, ja, und da das Gesicht drauflegen und dann ja mal die Treppe runterschubsen oder so. Das ist so ein Ragdoll-Prinzip. Fantastisch animiert, finde ich. Und ja, es macht Spaß. Also es ist makaber, aber es macht wirklich Spaß, weil die Möglichkeiten sind unendlich. Also man kann sich immer zum Beispiel die Kniekehle kaputt treten, ja, und dann fliegt das so um, ja. Oder man schlägt auf den Hinterkopf, ja, und dann purzelt er so schön darunter. Es ist makaber, ja. Es sind aber, wie gesagt, keine echten dargestellten Figuren, sondern es sind eben so Test-Dummies, ja, so Dummies. Und man kann testen, was die beste Killermethode ist, oder? Ja, genau. Und so richtig schön mal zum Beispiel vom Eiffelturm oder so runterschubsen und dann schauen, wie er das aufschlägt auf den entsprechenden Querstreben, ja. Und ja, je mehr Knochen man bricht, desto mehr Punkte gibt's dann, ja. Und so kann man dann immer wieder auf. Genickbruch gibt extra Punkte, ne? Bitte? Genickbruch gibt extra Punkte. Ja, genau. Und dann kann man so richtig schön auf Highscore-Jagd gehen. So ein bisschen ist es auch wie die, wie dieses PlayStation-Spiel. Wie heißt es nochmal? Ach, jetzt fällt mir es nicht ein. Ach. Das gab so ein ähnliches PlayStation-Spiel, allerdings von der Grafik her besser, für die PS3. Da kann man auch so Figuren hier da irgendwo hinschießen und mit denen irgendwas anstellen. Ganz so aufwendig ist das zwar nicht, aber diese Fallphysik ist schon beeindruckend, sage ich mal. Außerdem kann man danach Screenshots machen, das habe ich auch schon gemacht, ja. Und dann auch die Rekordfälle. Dann dokumentieren und sharen übrigens auch zum Beispiel mit Banker oder mit Google Plus. Ja. So, und jetzt habe ich dir gesagt, ich will noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, ja. Und zwar während meiner MCSE-Zertifizierung in dieser Klasse, wo ich da war, tauchte ein Spiel auf, das hieß Masturaro Fat oder so ähnlich, also irgend so eine polnische Bezeichnung oder so. Ja. Und es war genau dieses Spielprinzip. Mhm. Und es war so krass, dass da tagelang regelrechte Wettbewerbe abgelaufen sind, wer die meisten Punkte schafft. Und beim MCSE-Training. Ja, genau. Ja, jetzt wissen wir endlich, was die MCSE-Leute tun, so bei den Kursen. Aha. Ja, oder sind so gut, dass sie beides können, so wie ich. Also, der Witz dabei war, also es hat auch mitgezählt, wie oft man jetzt zum Beispiel diese Aktion durchgeführt hat, ne? Und da hat irgendwann mal ein Kollege gebrüllt, ja, ich habe es endlich geschafft, ich habe jetzt über 2000 Punkte. Und, Moment, Moment. Und da haben wir gefragt, und wie oft hast du den runtergeschmissen? Und jetzt kommt der Hammer. 1476 Mal. Oh Mann. Ja, aber irgendwie macht das Spiel schon ein bisschen süchtig, ja. Das macht einfach Spaß, obwohl es, wie gesagt, ziemlich makaber ist. Aber naja, man Ja, kann ja sicher sagen, es sind eben makaber. einfach nur Testdummies, ne? Es sind einfach nur Puppen, die man da runterschmeißt, ne? Was ist denn daran makaber? Ja, im Fernsehen irgendwelche Leichen zu zeigen, wo Ja, keiner sehen will. Das ist makaber, aber sagen wir mal das ist so. ein Spaß mit Dummies. Ja, genau. Sagen wir mal so, wenn das keine Dummies wären, sondern echte Spielfiguren, ja, in Anführungszeichen echte Spielfiguren, ja, dann wäre das Spiel wahrscheinlich bereits indiziert. Ja. Oder was im Fernsehen, in der Primetime, auf den privaten Sendern läuft, das ist, ne? Ja, das gehört aus einem anderen Grund indiziert, aber Ja, das ist okay. makaber, weil das kann man ja keinem Mensch antun. Okay, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Sendung am Donnerstag rumbekommen. Denkt Und dran, ja. Montag keine Sendung. Wir Ja, am sind nicht Montag, da. genau, am Montag gibt es jetzt keine Sendung. Die nächste gibt es am 18., glaube ich. Am 18. 7. Geht es da wieder rund. Und ja, bis dahin sage ich schon mal Tschüssi. Und wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das auf Twitter @AndroidCast, Facebook AndCastPage. Uncast@thenetcast.com, da könnt ihr E-Mails schreiben oder Kommentare hinterlassen auf uncast.thenetcast.com. Und, wie mein Mo letztens wieder angedroht hat, immer dazu sagen, ja, Netcast, Mehrzahl mit S hinten dran, ja. Schon landet ihr nämlich irgendwo anders da. Und ja, ich sag tschüss und bis nächste Woche, nee, bis übernächste Woche, Montag. Tschüss! Tschüss, bis dann. Ich freue mich schon auf den Urlaub. Es tun mir auch alle Leute leid, die nicht in Urlaub gehen können. Oh, Tschüss. das war jetzt gemein. And volumes rule that world.